Die Sendungen im Nerd Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Einerseits habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerd.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Hallo. Hi. Test, Test, Test, kurze Brechprobe. So schlecht war mein Frühstück nicht. Nein, das Frühstück war pragmatisch und lecker. Ja. Ja. So wie Frühstücks auch Frühstückse müssen so sein. Ja, aber es war ohne Eier. Weder Spiegel noch Rühr. Na, aber in dem Pfannkuchen waren ja ein Eier drin. Also in dem Kartoffelpuffer. Kartoffelpfannkuchen. Kartoffelpuffer. Kartoffelpfannkuchen. Sag wenigstens Poffertjes. Poffertjes ist was ganz anderes. Aber Poffertjes klingt süß. Du kleines Puffertjes, bitte mal so kleines Puffertjes. Oder Reibedatschi oder sonst irgendwas. Reibedatschi könnte ich mich noch mit anfreunden, ist aber viel zu kompliziert. Ja, das stimmt. Kartoffelpfannkuchen. Kartoffelpfannkuchen. Puffer. Puffer. Puffer klingt wie so ein Stoßdämpfer oder sowas. Ich habe Kartoffelpuffer im Auto und so vorne so bei den hinter den Blinkern. Aber ich Kartoffelpuffer. Es pufft ja auch eigentlich nichts, wenn man die macht. Eben. Es gibt ja Puffreis, gibt es auch Kartoffelpuff? Der Kartoffelpuff? Glaub nicht. Kann man in den stell dir mal das Verhältnis, was so ein Maiskorn, das so aufpufft und eine Kartoffel in dem Verhältnis ist ja auch so. Genau. Oder man kann auch in den Kartoffelpuff gehen. Ja. Ja. Kann man machen. Kann man auch lassen. Wir sind die Popo, wir sind die Dellops und fragen nicht zu viel, wir sind gescheit. Wenn wer zu vieles fragt, ja wer zu vieles fragt, der kriegt nur Ärger und der kommt nicht weit. Sind Popo hungrig und Dellop durstig, sind Popo faul und Dellop lustig, so Popo fröhlich und Dellop fein, kann nur ein Popo Dellop sein. Hallo und herzlich willkommen bei Nerd, dem discordianischen Nerdgedöns-Podcast für alles Mögliche. Und wir befinden uns ja momentan noch in einer Art Serie, wo wir Katis Fernseh- und Filmwissenslücken schließen in allen möglichen Richtungen. Und wie schon beim letzten Mal haben wir dieses Mal was von der Augsburger Puppenkiste geguckt. Habe ich schon Hallo gesagt? Nee. Hallo. Hi. ich vergesse das immer, weil wir vorher, was nicht, ein ganzes Wochenende aufeinander hocken und dann vergesse ich immer, dich noch extra im Podcast zu begrüßen. Das ist einfach so selbstverständlich, dass du da bist. Das finde ich schön. Genau. Und dieses Mal haben wir wieder was von der Augsburger Puppenkiste geguckt, nämlich die Opodell Dogs, was mit Abstand einer meiner liebsten, also noch vor Jim Knopf sogar, meiner liebsten Augsburger Puppenkisten-Geschichten ist tatsächlich. Und du kanntest es, wie gesagt, gar nicht. Du wusstest gar nicht, was dich erwartet. Und nee. Das Setting war dir neu und auch die Geschichte. Du wusstest aber, dass es... Es gibt die Geschichte, die Opodell Dogs von Paul Maar. Gibt es ja auch in Buchform. Und ne, Kinderbuchhändlerin habe ich schon ein paar Mal verkauft und so. Aber kannte ich überhaupt nie. Habe weder das Buch gelesen, noch jemals die Augsburger Puppenkisten-Verfilmung oder sonst irgendwas gesehen oder gehört davon. Okay, weil es ist halt ein Klassiker. Also die Puppenkiste kommt, glaube ich, aus den 80ern. Das Buch kam, glaube ich, hinterher. Möchtest du vielleicht einfach mal die Story zusammenfassen, wie wir es traditionell machen? Weil die Tradition ist, Steffen kann das nicht und deswegen macht das der jeweilige Gast, die Gästin. Alles klar. Also es gibt das Grasland. Das liegt irgendwo zwischen Donnerstag und Nordpol. Innerhalb von sehr großen Bergen. Es ist begrenzt von sehr, sehr hohen Bergen. Und in dem Grasland leben 5 Opodeldogs. Der Oberdeldog, Opa-Deldog, Oma-Deldog und der Opozeldog und der kleine Deldog, der noch nicht ganz ausgewachsen ist, so ein bisschen. Und der ist auch der, und ganz viele Hühner auch noch, sehr große Hühner. Was gut ist, weil die Opodeldogs nämlich Gras total super finden und Hühner auch toll finden und am liebsten Eier essen. Genau. Spiegeleier, getrocknete. Ja. Getrocknete Spiegeleier. Egal. Und Deldog, also der jüngste Opo Deldogs, der möchte gerne wissen, was hinter den Bergen ist, und die ganzen anderen Deldogs, ah, gar nichts, nein, es gibt nichts hinter den Bergen, da ist nichts und so. Und Deldog versucht aber immer irgendwie über die Berge drüber zu gucken, indem er hochklettert, Kissen aufeinander stapelt, sich draufstellt, etc. pp. Es klappt alles nicht, und die anderen Deldogs werden schon so ein bisschen ungeduldig mit ihm. Er soll doch jetzt endlich mal das hinter den Bergen in Ruhe lassen, da ist nichts, und sich darauf konzentrieren, ein Deldog, ein Opo Deldog zu werden und sich um die Hühner kümmern und alles und so. Und er ist sehr erfinderisch, er baut ständig irgendwelche Sachen, so eine Legemaschine, damit er die Eier nicht immer einzeln überall auf der Wiese einsammeln muss, und sondern die alle in so einem Korb landen, und dann wird er auch noch verantwortlich gemacht fürs Braten der Spiegeleier, und dann organisiert er da gleich was mit einer kleinen Brennlupe, und dass diese gelegten Eier gleich direkt in so eine Pfanne platschen und gebacken werden und so. Und weil er so ein erfinderischer Typ ist, erfindet er auch was, mit dem er über die Berge kommt. Er baut sich einen Drachen und so eine kleine, wie so eine Wippe im Prinzip. Ein Katapult, ein kleines Katapult, genau. Damit er überhaupt erstmal an Höhe gewinnt. Und sein Lieblingshuhn, das schon in dem Alter ist, in dem es sprechen kann und silberne Eier legt, wenn es sich aufregt, was die anderen Opodeldogs sehr blöd finden, weil das sind dann weniger Spiegeleier, die sie essen können, weil silberne Eier kann man ja nicht essen. Das nimmt er mit, das bindet er in so ein Geschirr, damit er so ein bisschen die Richtung auch steuern kann und so. Sticht selber den Drachen auf den Rücken, sondern hier so ein, diese viereckigen Drachen halt, ne, wie man sie als Kind baut. Bevor die anderen Opodeldogs ihn aufhalten können, lässt er sich also nach oben katapultieren und fliegt tatsächlich über die Berge und landet in einem Land, in dem es unglaublich hohes Gras gibt und dickes Gras und besonderes Gras, was eigentlich Bäume sind, aber das kennt er halt nicht. Hm. Landet im Waldland, und da wohnen die Moglis. Ne, die... Doch, die Moglis. Die Moglis, genau, die Waldleute. Und die bestehen im Prinzip, das sind vier Leute, da gibt's auch einen Opa, dann die Eltern und dann Mogla, das ist die Tochter, die ist so ungefähr in Deldogs Alter auch. Deldog beobachtete die erstmal so ein bisschen, weil er das auch, ich weiß nicht, wo wir hier sind und so, und gucken wir mal so ein bisschen die Gebräuche an und so. Und muss aber gleich feststellen, dass die auf der Flucht sind, da laufen nämlich überall so Holzkisten durch die Gegend, also zwei immer. Und die zersägen sämtliche Bäume, und die Moglis, die schlafen halt, die hängen sich so Hängematten in die Bäume, das sind ihre Schlafbäume, und die müssen jetzt ständig weiterziehen, weil diese Holzkisten ihnen immer die Bäume wegsägen, auf denen man schlafen könnte. Und genau. So erwischen die auch quasi halt den Deldog. Der wird dann dabei von seiner Henne schon getrennt, von der Helene. Relativ zeitlich am Anfang werde ich schon getrennt, ja. Genau. Weil die sind auf einem Baum oben gelandet und stürzen dann da auch so ein bisschen runter, und als Deldog sich wieder aufrappelt, steht im Busch neben ihm Mogla, also das Mädchen von den Moglis. Und die freunden sich erst ganz kurz an, so, ne, so, hallo, wer bist denn du? Und so. Und dann sagt Deldog aber, ich bin Deldog, ein Opo Deldog. Und die Waldleute geraten völlig aus dem Haus, so, oh, der böse Deldog, Opo Deldog, oh, weg mit dir, hau ab, versteckt euch, bringt euch in Sicherheit. Und ich so, was? Hä? Der ist doch gerade erst gelandet. Und dann kommt raus, diese Holzkisten gehören einem Opo Deldog, und zwar einem silbernasigen Opo Deldog, und der ist irgendwie ein bisschen sackig. Der steht total auf Silber, der hat alles aus Silber irgendwie so ein bisschen, und damit er noch mehr Silber gewinnt, muss er immer Eisenerz oder Silbererz schmelzen, und zu diesem Zwecke braucht er natürlich viel Holz zum Feuern, und deshalb holzen diese Holzkisten den ganzen Wald ab, mehr oder weniger. Und genau. Da will Deldog einschreiten, und dieser Silbernasen-Opo Deldog will sich zwischendurch Helene schnappen, weil er mitkriegt, dass Helene silberne Eier legen kann. Er fängt sie auch, aber sie veräppelt ihn ganz witzig und entkommt. Sie treffen sich dann auch wieder, der Deldog und seine Helene. Und in der Zwischenzeit ist Deldog auf einen Hahn gestoßen, der in einer Höhle festsitzt, weil er zu dick geworden ist und aus den Löchern wieder raus. Also kommt immer so der Kopf raus und so. Und er beschließt dann, den Hahn befreien zu wollen und stellt dabei fest, dass diese Holzkisten auf ihn hören. So. Weil die so gebaut sind, dass sie auf die Stimme von Opo Deldogs hören. Und er ist ja ein Opo Deldog. Es kommt zu einem kleinen Zwist dann, als der Silber-Opodeldog das rauskriegt. Mhm. In dem Moment sind aber schon die anderen Opodeldogs ins Waldland gekommen oder kommen gerade ins Waldland. Die haben natürlich ihren kleinen Deldog vermisst, ne, aus dem Grasland. Und der Opa-Deldog hat sich erinnert, nach langem, langem Nachdenken, dass es früher mal einen Tunnel durch die Berge durchgab, mit dem man ins Waldland kommen konnte. Und den nutzen sie jetzt und kommen dann auch auf der Seite raus, wo der Hahn ist. Den hat der Deldog nämlich in der Zwischenzeit befreit, indem er die Holzkisten angewiesen hat, da den Eingang zu vergrößern. Durch diesen Eingang kommen dann eben auch die anderen Opo Deldogs und schaffen es gemeinsam, weil sie zusammen viel lauter sprechen können als der Silberdeldok, die Holzkisten unter ihre Kontrolle zu bringen. Ja, dann wird der Silber-Opodeldok quasi gefangen genommen. Das ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen im Waldland. Und dann wird so ein bisschen die Geschichte erzählt, dass es früher im Grasland war es nicht nur Gras, sondern gab es auch Bäume. Und da lebten zwei Sorten von Opodeldoks, die Silbernasen-Opodeldoks und die Bartspitzen-Opodeldoks. Und weil die Silbernasen also erstmal alles Holz verbrannt hatten für ihr Silbererzschmelzen, und dann angefangen haben, das Gras zu verbrennen, haben die Opodeldoks gesagt, die Bartspitzen-Opodeldoks, nee, das reicht. Und als die Silbernasen-Opodeldoks mal wieder ins Waldland gegangen sind, um Feuerholz zu holen oder ähnliches oder Erz, haben die den Eingang hinter denen zugemacht und ihren stärksten Hahn dahingesetzt, damit der das bewacht, den Durchgang bringt. Genau. Haben halt nicht an die Waldleute gedacht dabei, als sie den ausgesperrt haben. Und jetzt nehmen sie ihn aber auch wieder mit zurück. Und das ist auch gar nicht so schlimm, weil der Silbernasen-Opodeldok freut sich total darüber, dass er sich um die silbernen Eier kümmern darf, die Hühner zwischendurch immer legen. Und genau, und dann können sie sich jetzt immer besuchen zwischen Grasland und Waldland. Und ja. Ich habe vor der Sendung ja kurz recherchiert und da stand eben ein Satz drin, der mich also dann sehr bestätigt hat in meiner Vermutung. Die Geschichte ist eben vor dem Hintergrund entstanden der Ost-West-Trennung von Deutschland. Dass du zwei im Grunde genommen identische Völker hast, nämlich die Bartspitzen-Opodeldoks und die Silbernasen-Opodeldoks. Und das kann man durchaus als Ideologien verstehen. Die Silbernasen-Opodeldoks, die also kapitalistisch eingestellt sind und eben das Silber haben möchten, um sich ihre eigene Nase dann eben zu versilbern, was ja eigentlich auch nichts anderes ist als ein Symbol für eigenen Reichtum anhäufen, was man dann eben auch im Haus vom Silberdeldok dann eben auch sieht. Und auf der anderen Seite eben die Bartspitzen-Opodeldoks, die sehr kommunistisch, sozialistisch leben, das Essen teilen. Es gibt immer das gleiche Essen, es ist sehr uniform. Die Opodeldoks aus dem Grasland kommen auch mit ihren Latzhosen und den bunten Haaren, die auch so ein bisschen so hochgesteckt sind, auch so ein bisschen rüber wie Hippies. Ne, so Ökos, so also Leute, die auf so einer kleinen alternativen Farm leben, so eine kleine Kommune da gebildet haben, so wirken eben die Grasland-Opodeldoks. Auch so diese Botschaft der älteren Generation, der Großeltern-Generation nach dem Motto, nein, da ist nichts, da gibt's nichts. Und das wird ja sofort vehement abgestritten. Dadurch wird's ja auch so deutlich, natürlich muss da was sein. Ne? Und auch dieser Catchphrase von dem Opa-Deldok, ne, früher war alles schlechter. So, die leben einfach jetzt in einem System, was denen besser passt. Und alles, was vorher da gewesen ist, wird ausgeblendet. Und ich glaube, das ist auch das, was Deldok dann nochmal bestärkt, über den Horizont hinaus zu blicken, den auch eigenen Horizont zu erweitern, weil er sagt, also es kann doch nicht sein, dass es hier diese vier Wände, die in denen wir uns hier befinden, diese Bergwände, dass das alles ist. Da muss doch irgendwas sein. Das kann doch, ne? Es gibt auch Anzeichen dafür. Also er hat dann den Hahn ab und zu mal krähen, genau. Und er sieht Rauch aufsteigen hinter den Bergen und so. Oder es fällt mal ein Blatt über den Berg, was er einfach nicht zuordnen kann, weil es gibt kein Gras, was diese Form hat. Und ich gehe sogar ganz fest davon aus, dass eben die Großelterngeneration das noch kennt. Die kennt die Zeit vor dieser Trennung bei der nachfolgenden und darauf folgenden Generation. Also man hat eben, ich sag mal so ganz grob vier Generationen, eben die Großeltern, dann den Vater und dann nochmal den zwischen Deldok und dem Vater nochmal den Opodeldok, der so eine Zwischengeneration bildet. Ja. Vielleicht der Bruder oder der Cousin ist der größere. Ich gehe ganz fest davon aus, dass sich also die Kinder garantiert nicht, also weder Opodeldok noch Deldok daran erinnern können und der Vater vielleicht auch maximal noch verschwommen, wenn überhaupt. Deswegen das auch so vehement abstreitet, dass da überhaupt irgendwas sein kann, weil in seiner Realität ist das nicht. Und das hat für mich immer so den interessanten Konflikt ausgemacht, in der sich eben diese Generationen auch befinden. Weil auch die Großelterngeneration, die haben das ausgeblendet. Das gibt's einfach. Ja. Auch erst, wie du sagtest, nach längerer Überlegen und ach, da war ja mal was. Wenn man das alles in Symbole nimmt, sind das eben nicht nur verschiedene Generationen und nicht nur 100 Jahre, sondern lass es mal 200, 300, vielleicht 400 Jahre sein und man hat mal früher irgendwas gehört. Ja, das ist eher eine Geschichte, die sich dann eben ja vor längerer Zeit begeben hat. So. Auf der anderen Seite hat man dann eben den Silberdeldok, der da relativ isoliert mit seinem Vater, wie er dann selber auch sagt, rübergeschickt worden ist. Und es handelt sich da im Endeffekt um 6 Opodeldoks, die man dann tatsächlich im Endeffekt sieht. Aber auch das kann man aufblasen auf eine ganze Gesellschaft, die ja tatsächlich einfach weggesiedelt, umgesiedelt worden ist. Und dann aber den Kapitalismus da weiter betreibt, worunter dann eben vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, ob das so weit hergeholt ist, aber so die indogene Bevölkerung. Ja. Ne? Also in dem Fall eben die Waldlandleute, die dann auf der anderen Seite sind, darunter zu leiden haben, weil deren Lebensraum abgeholzt wird aufgrund des Kapitalismus, ist das Silberdeldox. Genau, ja. Der Silberdeldog ist auch vom Alter her, würde ich sagen, zwischen dem Oberdeldog, also dem Vater, und den Großeltern. Genau. Opodeldogs. Also der ist deutlich älter als der Vater und noch ein Ende jünger als die Großeltern, genau. Und also von daher gehe ich stark davon aus, auch dass der Vater sich nicht erinnern kann, dass da mal was war. Also das stimmt schon arg, wie du das beschreibst. Das hat schon ganz klar diesen Hintergrund auf jeden Fall und lässt sich so übertragen. Ja, es ist halt, man kann jetzt den Grasland-Opodeldogs, denen geht's schon gut soweit. Also die sind freundlich zueinander, die helfen einander, ne? Also als Deldog irgendwie sich diesen Drachen bauen will, geht er zu der Oma hin und fragt, ob er sich eine Schnur borgen kann, eine starke so. Und sie sagt, ja, komm, ein ganzes Wolkner schenke ich dir, kannst du haben, wenn du es brauchst, immer gerne, mein Junge und so. Nach dem Motto, alles gehört allen. Genau. Ja. Genau, und auf der einen Seite aber eben doch auch so dieses denk doch nicht weiter über diesen Horizont hinaus, als der, den du hier siehst. Genau. Draußen ist es nur hässlich und schlimm und das stimmt ja auch nicht. Also Es ist zumindest anders als das bestehende System und das wird ja als gut befunden. Genau. Und alles, was vorher war, der Opa sagt das regelmäßig, früher war alles schlechter. Ja. Jetzt ist es gut, so wie wir das haben wollen, jetzt ist es gewöhnlich, jetzt ist es konservativ. Mhm. Früher war es schlechter, weil es wild war, weil diese zwei Fraktionen, die Silbernasen und die unterschiedlichen Interessen einfach auch da waren. Genau, richtig. Und gleichzeitig hat aber eben also Deldog die Funktion tatsächlich als Figur dieses, also der will ja nach Hause zurück dann auch, also der will ja nicht im Waldland bleiben, so, der will da nicht wohnen, aber der will halt wissen, was da los ist, der will sich sein eigenes Urteil bilden und selber auch so ein bisschen eben beurteilen können, ob das das Nonplusultra ist im Grasland oder nicht. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, erinnert mich das schon so ein bisschen an die unmittelbare Nachwendezeit, die ich ja nun sehr unmittelbar aus der Ostperspektive erlebt habe, sozusagen. Die Leute waren schon neugierig auf das, was da im Westen war, was man vorher mehr so aus Gerüchten kannte und aus gelegentlich aufgeschnapptem Westfernsehen, was natürlich auch ein sehr, sehr undifferenziertes Bild war, sage ich mal. Ne? Also Fernsehen war ja noch nie die absolute Wahrheit. Nein. Die wollten aber gar nicht unbedingt sofort so leben wie im Westen. Klar, ein paar von den Annehmlichkeiten hätten sie auch gerne gehabt und fanden es total schön, aber sie wollten im Prinzip auch so dieses Gemeinschaftsgefühl, das wollten die gar nicht hergeben. Also die fühlten sich sehr heimisch. Auch so diese Art, wie man miteinander umging auf dem Arbeitsmarkt oder im Kollegium oder irgendwie so in Schrebergärten, die es ja auch gab, diese ganzen Datschen und sowas. Das war schon was die meisten, glaube ich, gerne behalten hätten, plus eben die Freiheit, auch den Rest der Welt zu sehen einfach und das ihr eigenes Leben dazu ins Verhältnis zu setzen, um sagen zu können, es ist total schön, so wie wir leben. Und das war ja lange Zeit nicht möglich in der DDR einfach. Also das war ja wirklich das, wo dann man nur mit diesen, ja, vermeintlich real realitätsabbildenden Dingen aus dem Fernsehen und von Gerüchten und so leben konnte. Und vergleichen konnte. Und das war natürlich, die Werbung ist immer viel bunter als das echte Leben. Ja. So. Und letztendlich haben wir in der DDR hauptsächlich Werbung von Rest der Welt mitbekommen. Natürlich nicht von Regierungsseite aus. Die haben keine Werbung für den Rest der Welt gemacht. Aber das, was wir mitgekriegt haben, eben westdeutsches Fernsehen oder ähnliches, das war halt alles total bunt, wie ein Werbeversprechen letztendlich. Und das wurde natürlich auch für viele nicht gehalten. Also, ja, also Deldog bekommt am Ende des Tages ja auch nicht das, was er eigentlich erwartet, sondern er wird ja, also schon, es ist schon eine Offenbarung. Er sagt dann, okay, das ist ganz anders hier, aber er ist auch deutlich damit überfordert. Ja. Weil allein zu Hause, wo er sich eben die ganzen Grassorten merken soll und damit schon Probleme hat, jetzt kommt da plötzlich eine ganz andere Welt auf ihn zu, wo es halt nicht nur Gräser gibt, sondern auch Büsche und Bäume und Sträucher. Und auch das ist ja so ein bisschen so dieses, ja, vielleicht ist den Horizont erweitern auch einfach anstrengend. Ja, ne? Und auch die Artenvielfalt, also als er dann Helene sucht, trifft er auf eine Eule und eine Fledermaus, Fleder und Eulalia, und erklärt ihm, dass er Helene sucht, und er sagt, wer ist denn Helene und so, und er sagt, naja, das ist so ein Lebewesen mit zwei Beinen, das fliegen kann, und er sagt, ach, guck mal, der sucht nach uns. Genau. Und er sagt, nee, überhaupt nicht, aber er kann halt irgendwie, also er weiß zwar, dass Helene ein Huhn ist oder eine Henne ist, aber er kannte halt die ganzen anderen Tiere nicht. Also er kann das gar nicht dagegen abgrenzen und das nicht nochmal irgendwie klarer machen. Wobei ich es witzig fand, weil er hat auf seiner Latzhose ein Bild von Helene. Und ich hatte, so sieht Helene aus, hätte gereicht, wenn er das zeigt. Aber okay, das hätte ein paar Sachen, glaube ich, nicht so werden lassen, wie sie sind, weil auf die Art ist er nämlich zum Hahn geschickt worden quasi. Die haben dann gesagt, okay. Im Zweifelsfall hätte er das Bild gezeigt und sie hat ihn halt trotzdem zum Hahn geschickt, weil das ist, was die da eben kennen. Ein anderer Aspekt, der mir aufgefallen ist, ist so die Gleichförmigkeit der Industrialisierung. Denn Opodeldocs selber sammeln sich ihre Eier vom Boden auf und braten ihre Eier, hängen die an der Leine auf zum Trocknen, stricken sich ihren Kram, ihre Hosen selber. Und erst Deldoc fängt an, so ein bisschen so die ersten Maschinen zu bauen. Ja. Also eben auch diese Vorrichtung, dass die Hühner leichter ihre Eier legen können. Dann später, als er dazu verdonnert wird, auch noch das Braten der Eier zu übernehmen. Dann baut er sich eben diese kleine Hühnerbratei-Maschine, wo dann eben die Eier runterrollen, in der Pfanne landen. Und das wird dann ja nochmal konterkariert, möchte ich fast sagen, in der Situation, wo er dann eben zum Silber-Deldoc kommt, dann eben auch diese Silberproduktion oder dieses Silberschmelzen eben auch industrialisiert hat mit seinen Robotern, mit einem Fließband, was vor diesem Kessel steht, in das eben das flüssige Silber reinläuft. Und wo man auch merkt, okay, deswegen wurde er da auch so ein bisschen skeptisch beäugelt mit seinen Maschinchen, weil das eben auch für die Deldocs, für die Opodeldocs selber sehr befremdlich ist. So leben die einfach nicht. Nee, genau. Ja. Also das, was Deldoc macht, was du sagst mit diesen ganzen Erfindungen und diesem Selberbasteln, ist halt auch was in der DDR stark verbreitet war. Also da wurde alle naslang irgendwie ein eigener Rundfunkempfänger gebastelt und hier was repariert und da was zusammengeschustert und von Leuten Sachen dafür zusammengeklaubt auch, also Gefallen gegen Gefallen, Material gegen Material. Das ist schon sehr DDR-typisch auch, sage ich mal, so dieses, wir helfen uns selber, ne? Wir sind auch pfiffig und wir erfinden auch Sachen. Das sind schon durchaus Merkmale, aber eben nicht im Sinne einer Industrialisierung in dem Sinne, sondern einfach mal gucken, ob man sich die Arbeit ein bisschen leichter machen kann, ohne dass es in Massenproduktion ausartet, sage ich mal. Weil er füttert ja die Hühner immer noch per Hand und so. Und na gut, aber ich meine, also es ist schon. Die stehen halt wie die Kühe an der Melkmaschine, die Hühner irgendwann, ne? Weil sie halt wissen, da sollen sie ihre Eier reinlegen. Und, das stimmt. Ist schon so ein bisschen Fließbandarbeit, was dann auch Einzug hält in die Lebensweise der Opodeldocs. Und denen geht's aber auch gut damit. Die verstehen, dass das gut für sie ist, weil die merken selber, okay, es ist jetzt so eine Zeitspanne von einem Jahr, die da erzählt wird, und denen geht's gut und die freuen sich darüber, dass das so gut läuft, seitdem Deldoc das eben übernommen hat. Genau, und man sieht aber später auch, dass es eben trotz allem da noch eine Art von Vermechanisierung ist, die noch einen Menschen braucht, der es überwacht, oder eben ein Opodeldoc, weil als Deldoc nämlich dann schon im Waldland ist, soll der Opodeldoc das übernehmen mit dem, und das klappt halt überhaupt nicht. Der kriegt die Hühner da nicht organisiert. Das Eierbraten funktioniert. Es gibt ja nicht Rühreier, und zwar sehr trockene anstelle von den Spiegeleiern, weil er mit dieser ganzen Vorrichtung nicht zurechtkommt. Es ist halt eine sehr individuell von Deldoc für Deldoc gebaute Vorrichtung, sage ich mal. Weil also der Opodeldoc so ein typischer Akademiker ist. Das stimmt, der ist auch so ein bisschen unfähig. Also ein bisschen lebensuntauglich irgendwie. So. Der zählt halt lieber, als dass er irgendwas Praktisches macht, aber da braucht es halt trotz allem immer noch mal einen Menschen zur Überwachung, sage ich mal, des Ganzen, während diese Maschinerie vom Silber-Opodeldoc, das Einzige, was er da macht, ist so einen kleinen Hebel umlegen, damit das Silber aus dem Kessel rausfließen kann in die Dinger und dann seine Nase drunter halten. Und den Rest machen eben die Hüpfkisten. Genau. Die übrigens scheiße nerven. Boah, nerven die! Boah! Dieses blöde Gepiepse. Das ist das Einzige, wo ich bis heute sage, das ist der größte Minuspunkt an dieser Serie, dass diese Hüpfkisten durchs Bild hüpfen und ganz hochfrequent piepsen. Das ist richtig. Ganz schön. Oh. So wie die schrillsten Telefonklingeltöne, die ihr euch vorstellen könnt, und zwar alle durcheinander. Ja. Also wirklich so blieb, blieb, blieb, blieb, blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Ganz ätzend. Und dann das Quietschen von den Sprungfedern noch dazu, auf denen die so durch die Gegend hüpfen. Was ist los? Warum kommt ihr ohne Holz zurück, ihr Holzköpfe? Womit soll ich denn das Feuer in Gang halten? Ansonsten gibt es da kaum irgendwas Negatives zu sagen. Die Charaktere sind, haben alle eine Funktion. Es ist niemand dabei, der in irgendeiner Art und Weise, doch gibt's wohl, nämlich Eulalia und Fleda, die eigentlich erst so ein bisschen so begleitend wirken. Und gerade der erste Auftritt von Eulalia hat mich sehr stark daran erinnert, an The Legend of Zelda Ocarina of Time, wo Link aus seinem Kokiri-Wald kommt und zum ersten Mal auf in die Weiten von Hyrule eben kommt, und das erste, was er eben dort begegnet, dem er da begegnet, ist die Eule Kapora Kepora. Und die funktioniert die ganze Zeit als Wegweiser für ihn. Immer wenn wenn Link in einen neuen Bereich kommt, ist die Eule schon da und erklärt einem, was man eben machen muss. Und das haben die beiden nicht gemacht, sondern die haben da immer nur gesessen, haben irgendwelche kryptischen Sätze von sich gegeben, haben untereinander gelästert über die Blödmänner, die da unten im Wald unterwegs sind, haben sich ins imaginäre Fäustchen gelacht, weil das alles so schief läuft. Und am Ende sind sie dann mit dem Plotklavier hingegangen. Das Plotklavier ist auf die Leute draufgefallen und die haben den ganzen Plot aufgeklärt. Also von der Erzählweise, das hätte man auch noch mal ein bisschen intelligenter machen können, indem man einfach die Hinweise, wie das mal zusammengehängt haben könnte, schon ein bisschen gestreut hätte, weil die müssen einfach am Ende diese 5 Minuten Erklärung haben, ansonsten macht diese Geschichte einfach keinen Sinn. Das stimmt. Also am Anfang dachte ich so ein bisschen auch bei bei der Eule und der Fledermaus, das ist so die Opodeldog-Version von Waldorf und Statler. Ja. Also diese beiden alten Männer aus der Sesamstraße, die immer so alles irgendwie kommentieren und sich drüber lustig machen und es kleinreden und so. Und dann kam am Ende nochmal so relativ brachial, dass die beiden eigentlich diejenigen sind, die die ganze Geschichte noch im Kopf haben, wie das damals war. Die zum Teil auch beteiligt gewesen sind, weil die das gewesen sind, die dem Hahn da eben den Hafer dahin gelegt haben. Das Futter. Genau. Ja. So, das ist so ein bisschen so, dass so wo ich denke, ja, die Geschichte hätte 2 Folgen früher zu Ende sein können, wenn die einfach mal gesagt hätten, was los ist. Ja. Ein bisschen mehr Einsicht gegeben hätten ansonsten, weil ansonsten waren diese beiden Figuren, ich weiß nicht, ob die aus den Büchern kommen, ich gehe mal stark davon aus, dass es so ist, aber die Figuren waren weitestgehend unnötig. Ja. Das Einzige, was sie gemacht haben, war, seid leise hier, es ist am Tag, weil es halt eben beides nachtaktive Tiere sind eben. Ja, und es wären zum Beispiel auch die Figuren gewesen, die relativ zeitig hätten sagen können, da ja auch ihr Lebensraum im Wald bedroht ist durch die Kisten. Okay, wir fliegen mal über die Berge zurück. Wir wissen ja, da gibt's noch andere Opodeldogs und sagen denen Bescheid, die sollen ihren blöden Silber-Opodeldog wieder zurückholen. Genau. Dann macht ihr unser Land kaputt. Weil die sind beide flugfähig, die könnten beide über diese Berge drüber fliegen, theoretisch. Ja, locker. Wenn das Helene mit einem Drachen und einem Opodeldog über die Berge schafft, dann schafft das auch eine Eule. Ja, auf jeden Fall. Und eine Fledermaus auch. Ja. Also das wäre kein Ding. Und dann hätte man das Ganze auch viel eher lösen können. Hätte man sagen können, Leute, hier erinnert ihr euch noch dunkel an diesen Gang, den es mal unter den Bergen durchging? Hätte der Opa gesagt, ja. ihr habt damals so einen Silber-Opodeldog da gelassen oder zwei. Der eine ist mittlerweile offenbar verstorben, weil es nur noch einer übrig ist. Genau. Holt den mal wieder ab, der macht bei uns komplett den Wald kaputt und das ist unser Lebensraum. Den wollen wir nicht mehr. Was ich vor allem interessant finde, ist eben, dass die beiden Gruppen, also beziehungsweise eigentlich alle, dem Untergang geweiht sind. Also wohl die Waldmenschen sind nur so eine Familie, wobei die auch so Platzhalter sein können für so eine ganze Bevölkerung. Ja. Aber die Opodeldogs selber, da gibt es kaum noch Frauen. Nur noch die Oma. Das ist so, wo ich denke, okay, eine Generation habt ihr jetzt dieses kleine Grasland und das ist jetzt an einer, vielleicht 2 Generationen ist das so. Was macht ihr danach? Ja. Wie geht's dann weiter? Und auch den Plan haben die gar nicht, weil die sich so wohlfühlen in ihrem kleinen, eingeschränkten Lebensraum, in ihrer kleinen Ideologie. So ein bisschen, ne? Ja. Wir sind die Opo, wir sind die Deldogs, wir lieben Faulsein und das Hühnerei. Und alles andere ist, ja alles andere ist, uns hier im schönen Grasland einerlei. Wir sind die Opo, wir sind die Deldogs, denn wenn wir nicht die Opodeldogs wären, könnte man sich sicherlich unseren Rieseneiervorrat nicht erklären. Ja, ich hatte ja auch schon gesagt, ne, dass dann irgendwie so die da nur mit den Hühnern rumliefen und so und keinen Hahn mehr und so. Dachte ich so, ist aber erstaunlich, dass sie überhaupt noch Hühner haben. Nein, ich meine, was da hast du schon gesagt, das sind halt Hühner, die sehr, sehr alt werden können. Das wird aber auch am Anfang gesagt. Ja, ne? Also am Anfang, die Hühner sind größer, werden älter und können irgendwann sprechen. Und die Geschichte ist so vom System her, ist sie ganz interessant aufgebaut, eben weil die Hühner Silbereier legen, worauf eben dann auch die Silberdeldogs oder Silbernasendeldogs dann eben abgefahren sind, dass sie eben älter werden, wo man eben auch erklären kann, dass es so viele Hühner gibt, obwohl es eigentlich keinen Hahn mehr gibt seit 100 von Jahren und dass dieser Hahn auch noch lebt. Ohne dass er irgendwie so, das hat man schon vernünftig erklärt und dass das eine Fantasy-Welt ist, mit entsprechenden Hühnern und anderen Tieren, ne, geschenkt. Ne? Genau. Das ist eine Parabel, diese Geschichte und das dementsprechend stimmt. Kann man da solche Elemente auch durchaus verzeihen. Ne? Und vielleicht auch so dieses Betrachten, ja, dieses eine. Genau. Aber für die Hühner wird es eben erklärt, für die Opodeldogs und auch für die Waldleute, für die Moglis eben nicht, wie die fortbestehen werden könnten. Ja, ist ein Argument. So, also bei den Hühnern sage ich mir, okay, gut, dann werden die halt sehr alt und ich gehe davon aus, dadurch, dass ich die Geschichte erzählt bekomme und die Hühner da eben so eine große Rolle spielen, dass es irgendwann wieder einen Hahn geben wird. Das ist ja am Ende auch die Auflösung, dass Helene dann sich den Hahn so ein bisschen zurechtstutzt. Genau. Den aufgeblasenen Gockel, der auch erst sagt, er kann gar nicht mit uns Grasland, weil er passt durch diese Höhle ja nicht durch, durch diesen Gang. Weil er so ein großer, prächtiger, stolzer Hahn ist und der stärkste und überhaupt und so. Und es wäre doch auch ganz wichtig, dass er das ist, weil dann könnte die Henne ihn bewundern und überhaupt und so. Und dann stutzt sie ihm echt erstmal den Kopf zurecht und lässt ihm die Luft raus im wahrsten Sinne des Wortes. Also der Körper ist echt wie so ein aufgeblasener Luftballon so ein bisschen. Und der wird dann schnurrt dann so ein bisschen zusammen. Und dann passt er auch durch den Gang durch. Und dann sind die beiden glücklich im Grasland und haben auch zwei Küken am Ende und so. Das ist ja ganz süß gemacht. Also da ist der Fortbestand der Hühner gesichert. Ich gehe mal schwer davon aus, dass die Opodeldocs und die Moglis... Die werden sich vermischen. Die werden sich vermischen, weil letzten Endes sind Mogler, also das Mogli-Mädchen und Deldoc quasi schon so in dem Alter, wo man sagen könnte, die sind so eine Ebene ungefähr, genau. Die passt. Ich finde allein dadurch, dass diese Geschichte halt am Anfang so klein und begrenzt beginnt, so diese kleine Siedlung von den Opodeldocs und die sich selber auch so ein bisschen einschränken, und erst in der Sekunde, wo Deldoc eben über den Berg geht, fängt an, das Universum größer zu werden. Die Geschichte, die Welt wird größer. Also nicht nur Deldoc, sondern auch diese ganze... Es bildet sich einfach Raum, um überhaupt eine Geschichte zu erzählen. Ja. Und das hat mich als Kind wahnsinnig fasziniert, weil bei Jim Knopf ist das nicht. Die haben zwar eine kleine Insel, auf der die leben, und da sind die Dinge auch so, wie sie sind. Und die sind dann immer so. Aber wie wir das beim letzten Mal festgestellt haben, die stolpern halt vom einen Abenteuer in das nächste. Und das noch was und noch was und noch was. Und gar nicht so ein großes Ökosystem, was man entdecken kann und gar nicht was aufgebaut wird, sondern noch eine komische Herausforderung und noch ein Monster und ein Riese und ein Drache und eine Höhle, eine dunkle Höhle, durch die man nicht fahren kann, weil man nicht sieht. So. Und das sind Dinge, die faszinieren, weil sie neu sind und auch für die Charaktere neu sind. Aber es gibt nichts zu entdecken, weil jede Herausforderung sofort dann auch bestanden wird, um Platz für Neues zu machen. Und bei den Opodeldocs ist das wirklich so, du kannst also in der Perspektive von Deldoc diese neue Welt entdecken, mit diesen neuen Gesetzmäßigkeiten. Dass es da eben Roboter gibt, die furchtbar nerven, den ganzen Wald abholzen. Dass es da eben noch einen weiteren Opodeldoc gibt, wo man gedacht hat, Moment, ihr habt uns gerade eine Folge lang erzählt, dass es nur diese vier Opodeldocs gibt und jetzt kommt ein fünfter dazu. Ja. Oder waren das fünf und es sind vier? Fünf und sechster. Ein sechster. Und es kommt jetzt plötzlich ein sechster kommt dazu. So, da wird dann also auch nochmal so ein Mysterium über diese Figur aufgemacht. Wer ist dieser silbernasige Opodeldoc? So, dann mehrere Charaktere, die noch eine wichtige Rolle spielen. Dann die Waldleute, die dazukommen. Es ist einfach, ohne Michael Ende da einen Vorwurf zu machen, weil ich Jim Knopf, wie beim letzten Mal gesagt, über alles stelle, also das Buch zumindestens. Die geschicktere Art, ein Abenteuer aufzuziehen, ist die Art, wie es Paul Maar gemacht hat. Ja, es ist natürlich auch so ein bisschen anders, einfach von vornherein schon. Also Lummerland ist ja allein schon durch das Postschiff, mit dem Jim nach Lummerland kommt, ohnehin Teil einer größeren, entdeckten, erforschten Welt. Also da ist relativ klar, Lukas weiß auch, als sie in China landen, sofort, dass es China ist. Genau. Da ist einfach ein Bewusstsein dafür eine größere Welt. Ja. So. Weshalb es auch tatsächlich... Als Alfons der Viertel vor Zwölfte sagt, hier Emma muss weg. Es ist nicht so von wegen, wir schubsen die ins Meer. So, wir bringen jemanden um quasi, um Platz für neue Mitwohner, weil wir haben nichts Größeres als Lummerland. Mhm. Sondern es ist klar, es gibt Alternativen, wo wir hingehen können. Was diesen Befehl, Emma muss weg, nicht mehr ganz so heftig macht. Ja. Sonst wäre das ja tatsächlich ein Todesurteil, der Alfons Viertel vor Zwölfte da ausspricht. Und das kannst du in einem Kinderbuch halt nicht bringen. Darum ging es auch gar nicht. Nee, aber das ist halt der Anstoß fürs Abenteuer letzten Endes. Ja. So, und du musstest irgendwie musst du von Lummerland die Leute runterkriegen. Genau. So, also Jim und Lukas und Emma. So, und dafür braucht es eben diesen Befehl. Und das ist ja bei den Opodeldocs wirklich anders aufgezogen, einfach von der Geschichte her. Also das ist ein anderes Abenteuer, um das es geht. Das funktioniert aus dieser anderen Welt heraus natürlich tatsächlich nochmal ganz anders. Also dieses Neuland entdecken und so, das ist wirklich so ein bisschen wie damals, als Kolumbus in See gestochen ist und eigentlich Indien entdecken wollte und dann auf Amerika traf. Was ihm gar nicht bewusst war. Das ist einfach wirklich nochmal so dieses, ich vermute, dass da was ist, aber ich habe überhaupt keine Vorstellung davon, was da sein könnte. Wobei Lukas und Jim ja dann auch tatsächlich in der Sekunde, wo sie China verlassen, auch unbekanntes Land betreten. Also eben dann auch diese Wüste und dann auch später das Drachenland, wo ganz klar ist, wir wissen gar nicht, was uns erwartet. Also es geht schon in eine zumindestens ähnliche Richtung. Zwar mit der Erwartung, dass da was ist und auch mit einer ganz klaren Vorstellung von dem, was sein könnte, Aber so diese Reise ins Unbekannte ist ja dann auch das Ziel von Jim Knopf und Lukas. Also ich finde schon, dass man es zumindest so eben vergleichen kann. Wie ich beim letzten Mal, glaube ich, auch festgestellt habe, so ein bisschen so dieses Episodenhafte bei Jim Knopf stört mich heute schon ein bisschen mehr, als es das damals getan hat. Mhm. Weil ich glaube, das hat Michael Ende in einem Interview auch mal gesagt, er hat dieses Buch halt genauso geschrieben. Mhm. So nach dem und dann im Prinzip. Mhm. Und es gibt auch diese Stelle im Buch, wo Michael Ende eben beschreibt, was in der Kiste drin ist. Ne? Mhm. In dieser Kiste war eine weitere Kiste. Und in dieser Kiste war noch eine weitere Kiste und noch eine weitere. Mhm. Und das geht, glaube ich, 4 oder 5 Mal so weiter, bis dann tatsächlich dieses Baby zum Vorschein kommt. Das hat man in der Verfilmung rausgelassen. Mhm. Aber das ist das allerbeste Beispiel dafür, dass Michael Ende am Anfang gar keine Ahnung hatte, wo er hin wollte. So, und deswegen ist die Art, das zu erzählen, legitim. Mhm. Weil ich das, glaube ich, gerade in der Geschichte für die Geschichtenkapsel ganz ähnlich mache, um zu gucken, wo bringt mich die Geschichte hin. Aber sie ist nicht besonders geschickt. Also das ist so dieses, sich ein System, ein Ökosystem mit Regeln auszudenken, wo eine Figur hineinkommt, die mit diesem System nicht vertraut ist, ist immer, so dieses Fish out of the water, immer interessanter. Also jeder Pixar-Film ist im Grunde genommen so Fish out of the water. Also nicht nur Nemo, sondern auch Cars und Toy Story ist immer Fish out of the water. Dieses System ist meiner Meinung nach wesentlich geschickter, weil man hat eine Perspektive, mit der man die Geschichte selber auch erleben kann. Ja, wobei ich dir ein bisschen widersprechen würde, bei den Michael-Ende-Geschichten, finde ich, sind es einfach Vertriebenen- und Heimkehrer-Geschichten in der Regel. Also auch die unendliche Geschichte funktioniert auf diese Art. Mhm. Leute werden aus ihrer Heimat rausgeschubst, aus welchem Grund auch immer, unfreiwillig, mehr oder weniger. Ja. Und suchen eigentlich nach einem Weg, wieder zu einem Zuhause zu kommen, sei es das Alte oder sei es ein Neues. Und bei den Opodeldogs ist es ja wirklich eine Entdeckergeschichte. Letzten Endes jemand, der den eigenen Antrieb hat, was zu entdecken. Ah, okay. Also Lukas und Jim und Emma hatten nicht den Antrieb, was anderes als Lummerland zu erforschen, zu erkunden, zu entdecken. Und wurde gezwungen. Sondern sie wurden quasi gezwungen. Und das ist eine andere Art von Abenteuer. Also da unterscheiden sich die Geschichten grundlegend. Und das ist dann einfach die Frage, was für eine Geschichte magst du lieber? Also magst du lieber diese vertriebenen Heimkehrergeschichten oder magst du lieber die Aufbrecher-Entdeckergeschichten? Und da bist du bei den Opodeldogs auf jeden Fall richtiger. Und da funktioniert auch diese Fish-out-of-Water-Geschichte viel besser letzten Endes. Weil du so ein, wie du sagst, dieses geschlossene Ökosystem hast, das plötzlich gegen ein anderes ausgetauscht wird, aber die Figur ist nochmal die gleiche und muss gucken, wie sie da drin jetzt zurechtkommt. Okay. Und was ich auch wieder sagen möchte, einfach weil es so schön ist, es ist unheimlich schön gemacht von den Kulissen. Ich fand schon die Berge wunderschön, die das Grasland umgeben, weil es sind einfach nicht nur so grob hingerotzte Felsklumpen irgendwie so, sondern die sind verschnörkelt, da entdeckt man mal ein Ohr oder eine Nase oder ein Auge oder irgendwie sowas. Die sehen nicht in dem Sinne wirklich aus wie echte Felsen oder Berge, aber die sehen einfach richtig schön aus. Es macht Freude, die anzugucken. Es ist nicht langweilig. Auch dieses Grasland ist halt nicht einfach nur eine grüne Matte, sondern da gibt's hier einen kleinen Teich und da gibt's da nochmal eine Stufe mit so ein bisschen Fels drin und so. Das ist richtig, richtig hübsch gemacht. Ich finde das Waldland wunderschön gemacht. Also die ganz feinen, halb durchscheinenden Blätter von manchen Sträuchern und Büschen. Man sieht in einer Einstellung das ganze gesamte Set auch nochmal. Genau. Wo die ganz weit rausfahren. Und man sieht, du sagst das ja, da vorne ist die Höhle von dem Hahn und so. Da hat man die Kamera wirklich einmal ganz hoch aufgezogen und das ganze Waldland-Setting eben auch nochmal gezeigt. Auf den DVDs ist immer noch so ein bisschen hinter die Kulissen mit drauf. Und da haben sie dann eine Szene gezeigt von den 3 Dschungeldetektiven. Ja. Und die Sets sind halt richtig, richtig groß, damit die wirklich Platz zum Spielen haben. Damit die Figuren auch mal ein paar Meter haben zum Laufen. Aber echte Meter, nicht Maßstabsmeter. Und das ist so meiner Meinung nach auch die größte Stärke, auch von späteren, also von den 80ern aufwärts, späteren Produktionen der Augsburger Puppenkiste, die einfach immer opulenter, immer größer wurden, weil einfach das Interesse auch immer größer wurde. Ne? Also immer schon, ich glaube bis in die 2000er Jahre hinein gab es auch noch Produktionen, neue, aktuelle Produktionen, die haben also immer noch mal ein bisschen was draufgekloppt und die Opodeldogs sind da keine Ausnahme, definitiv. Nee, und also das ist echt was ich dem Ganzen hoch anrechne, dass das unheimlich liebevoll gemacht ist. Die Figuren sind sehr individuell, also keine sind dem anderen irgendwie ähnlich. Das sind alles eigene, ständige Persönlichkeiten. Ich meine, bei der Neuverfilmung von Jim Knopf hatte man einer der Nachrichtensprecher war die Puppe von Professor Tibaton aus dem Urmel. Da haben wir einfach die Puppe nochmal genommen, weil für so einen 1-Minuten Auftritt hätte ich jetzt auch nicht unbedingt eine neue Figur geschnitzt. Also so ein bisschen Recycling findet da schon statt in einem kleineren Rahmen. Und da werden auch mal die Tiere nochmal neu benutzt. So, das kann ich noch nachvollziehen. Aber jeder Charakter in den Geschichten ist immer auch eine neue Figur mit einem sehr individuellen Aussehen. Ja, genau. Und auch so, wie die Familien sozusagen, die Opodeldocs und die Moglis, sich voneinander auch unterscheiden. Also die Moglis sehen ganz anders aus. Die haben eher so, also grüne Haare eher alle, so ein bisschen geflochten, ineinander verschlungen, wie so Schlingpflanzen, so ein bisschen sehen die auch aus. Die haben nicht so die normalen Augen, die die Opodeldocs haben. Also das sind so klassische Marionettenaugen eigentlich, sondern die Moglis haben so Glasknopfaugen, die eher so ein bisschen aussehen wie Harz, frisch ausgetreten ist. Das ist halt ein Waldfock. Die Nasen sehen aus wie so kleine verknubbelte Wurzeln. So, also Pflanzenmenschen sind das. Pflanzenmenschen halt einfach. Ja. Und die sind auch wirklich eben in ihre Landschaft, in ihr Zuhause eingepasst. Ich finde das unheimlich liebevoll und auch sehr schön durchdacht auch, weil die, also von Deldok gerade die Haare, die stehen halt auch so ein bisschen hoch wie so ein Grasbüschel, abgesehen davon, dass sie rot sind. Die passen halt auch immer jeweils in ihr Land sehr schön rein, ohne dass es platt gemacht ist oder dumm gemacht ist. Ja. Also man hätte jetzt den Moglis auch einfach wirklich ein Blatt auf den Kopf klatschen können und sagen, das ist ein Haar. Das hat man halt nicht gemacht. Man hat geguckt, wie setze ich das um, dass es künstlerisch schön ist und dass es trotzdem widerspiegelt, aus welcher Welt die kommen, aus welcher Landschaft die kommen. Und deswegen sind Figuren eben wie Jim Knopf oder wie Lukas, auch wenn er mit dem Buch nicht entspricht, wie wir festgestellt haben, das Urmel, weiß ich nicht, Schlupf vom grünen Stern oder sowas. Das sind einfach wiedererkennbare Figuren, das sind Geschichten, die sind einmal passiert. Ich glaube, dass das Jim Knopf und die Wilde 13 und auch die vorherige Jim Knopf-Geschichte, das ist, glaube ich, Ausnahmen, dass die noch ein zweites Mal gedreht worden sind. Aber ansonsten hat man von all den Geschichten maximal irgendwie 8 Folgen, also wenn man nochmal so eine zweite Serie gemacht hat, so eine Fortsetzungsserie. Also beispielsweise Katze mit dem Hut, gibt's auch 2 Staffeln davon, oder Urmel eben auch 2 Staffeln. Aber dann war es das. Das sind 8 Folgen und dann ist vorbei. Und trotzdem kennt man die heute noch. Die, die Blechbüchsenarmee. Na gut, da gab es aber auch ein paar mehr Auftritte. Ja. Die waren ein bisschen präsenter, die Blechbüchsenarmee. Die ist in mehreren Geschichten eben auch aufgetreten. Viele Leute sind sehr eng mit diesen Figuren aufgewachsen. Mhm. Und haben sie einfach geprägt, weil das immer wieder ausgestrahlt worden ist. Und das sind keine Figuren, die tot erzählt worden sind, sondern die gibt es in diesem einen Universum, in diesen einen Geschichten eben. Genau, und da steckt echt wahnsinnig viel Liebe und sehr viel Arbeit dahinter. Da so wirklich jeweils diese individuellen Figuren zu machen, und das lohnt sich aber eben wirklich auch. Also es ist halt auch tatsächlich, wie gesagt, ich bin nicht aufgewachsen mit den Filmen der Augsburger Puppenkiste, und trotzdem erkenne ich relativ viele Figuren von denen sofort wieder, obwohl ich die quasi die Sendungen nie gesehen habe. Das gilt auch für den Oberst Dimpfelmoser aus den Räuber-Hotzenplotz-Geschichten. Ja. Ein Bild, da muss nicht mal ein Ton dazu sein, mit seinem starken bayerischen Dialekt. Ja. Und ich weiß, es ist der Dimpfelmoser vom Räuber Hotzenplotz. Ich habe bis heute, wenn das Gespräch darauf kommt, das Erste, was ich mache, ist Urmeli. Das ist einfach, das ist so, das ist in mir drin. Ja. Das geht aus mir auch nicht mehr raus. Das ist so dieses, wenn es ums Urmel geht, das Erste, was ich sage, ist Urmeli. Genau. Genau, also es ist im Prinzip die gleiche Faszination. Oder auch so dieser Begriff Mupfel. Ja. Ne? Meine Mupfel, das ist in den Sprachgebrauch übergegangen. Das ist absolut, ja. Und das ist was, wo ich sage, das geht mir ähnlich, nur noch mit den Muppets letzten Endes. Und die hat man aber viel, viel häufiger gesehen. Und viel mehr Iterationen auch. Genau, also die Muppets sind ja immer die gleichen Figuren in immer neuen oder auch immer alten Geschichten. Gibt es ja auch zig, die Weihnachtsgeschichte neu verfilmt und alles, keine Ahnung. Aber die haben einfach pro Figur wesentlich mehr Screentime, sage ich mal, weshalb die so geprägt sind. Also Miss Piggy, da weiß jeder sofort, wie Miss Piggy aussieht oder Kermit oder, ne? Ja. So. Und das hat die Augsburger Puppenkiste mit ihren Figuren erreicht, ohne so massig Sendungen mit jeder einzelnen Marionette zu produzieren. Weil einfach über einen relativ langen Zeitraum, also so jedes Jahr, wenn nicht sogar jedes zweite, so in dem Sinne, einfach eine neue Produktion kam. Und damit dann auch immer die Erinnerung auch geweckt worden ist. Und sowas wie Jim Knopf, das Urmel, das sind einfach zeitlose Geschichten. Das Urmel wurde danach, ich glaube, noch 2-mal rebootet, in Anführungszeichen. Es gab eine Zeichentrickserie und ich glaube mittlerweile 2 CGI-Kinofilme. Die Zeichentrickserie mochte ich sehr gerne. Also die habe ich ganz gerne geguckt. Da gibt es auch, ich glaube, um die 40 Folgen von oder sowas. Eine Handvoll davon sind auf YouTube offiziell veröffentlicht. Aber diese CGI-Filme sind einfach nur herzlos. Und ich kann auch die Jim Knopf Zeichentrickserie bis zu einem gewissen Punkt wertschätzen. Aber die Blechbüchsenarmee gibt's nur dieses eine Mal. Ne? Vom Sams ist, glaube ich, dann hinterher nochmal eine Realverfilmung gemacht worden. Aber so dieses, also viele Dinge sind dann einfach auch nur einmal passiert und dann stehen gelassen worden. Und deswegen auch so definitiv. Es gibt einfach nur eine Blechbüchsenarmee, einen gut gebrüllt Löwe. Wo die dann eben auch auftauchen. Oder ein Bilbo und seine Bande. Ja. Ein König Kalewirsch. Ja. Das ist, glaube ich, auch das, was die Augsburger Puppenkiste, abgesehen von dem immer noch stattfindenden Live-Programm, was ja auf Jahre ausgebucht ist, da braucht man sich gar nicht mehr drum kümmern, So, ihr könnt doch vergessen, dass ihr diesem Jahr noch ein Ticket kriegt. Aber es finden einfach keine Fernsehausstrahlungen mehr statt. Mal so ein Special oder ein kurzes Ding irgendwo im Öffentlich-Rechtlichen, irgendwo ganz versteckt im Programm. Wenn sie nochmal auf die Idee kommen, dann wir zeigen nochmal die Augsburger Puppenkiste. Aber es gibt keine neuen Produktionen mehr. Mhm. Und die hatten einfach so den Höhepunkt, meine ich, als sie irgendwann diesen Kinofilm gemacht haben, Monty Spinnerratz. Und danach war es eigentlich vorbei. Mhm. So, danach war das mit der Augsburger Puppenkiste zumindest im Fernsehen erstmal gegessen. Und das fand ich dann doch sehr schade. Und ja. Monty Spinnerratz war leider auch nicht besonders gut. Ja. Ja, aber wenn man sich die alten Sachen anguckt, die müssen sich halt echt nicht verstecken hinter den modernen Stop-Motion-Pictures oder ähnlichem. Also es hat einen ganz anderen Charme, es hat einen ganz eigenen Charme. Und weil ich finde, gerade wenn du dir so die ganzen Leica-Geschichten anguckst, sowas wie Box-Trolls oder Paranorman, die sind einfach erzählerisch dichter. Weil die einfach dann auch nochmal eine andere Art haben, Dinge darzustellen. Und ich glaube, das hat die Puppenkiste ja mit Monty Spinnerratz versucht, einen Kinofilm auch mit, ja, so, zumindest mit so ein paar Videoeffekten und ein bisschen Computereffekten dann auch aufzublasen, auch mit Schauspielern, ein bisschen aufzublasen, das einfach wirklich zum Kinofilm zu machen. Auch sehr amerikanisch, ist auch eine amerikanische Co-Produktion. Wo man einfach merkt, es funktioniert nicht. Also entweder nimmst du Puppen oder Menschen, also Marionetten oder Menschen, Stop-Motion und Menschen geht, Zeichentrick und Menschen funktioniert, Marionetten und Menschen komischerweise nicht. Zumindest nicht, wenn du in einem Spielfilm-Kontext bist. Nee. In einer Moderation oder in einem kurzen Kontext, wenn dann eine Puppe, also gibt auch diese hinter den Kulissen, auf der DVD, da ist ja auch sind Leute drumherum um die Puppen. Ich habe auch eine Folge gesehen von Willi will's wissen, wo er auch in der Augsburger Puppenkiste unterwegs gewesen ist. Da war auch der Kasper eben mit dabei, der Kasperl, der das eben immer mit moderiert. Das funktioniert, auch in der Interaktion. Mhm. Aber aufgeblasen auf einen Spielfilm funktioniert es eben nicht. Und ich glaube, dass das keine Ahnung warum, aber ich glaube, dass das ein bisschen so... Also ich habe das einmal funktionieren tatsächlich auf einer Realtheaterbühne in Erfurt gesehen. Wir haben das Theater am Weitspeicher. Erfurt. Das sehr schöne ist, sie haben ganz viele Marionettenpuppentheater und da habe ich einmal ein Stück gesehen für Erwachsene. Das war tatsächlich gemischt. Erwachsene und Marionetten hat aber deshalb funktioniert, weil es quasi in der Jetzt-Ebene ein Gespräch unter den Erwachsenen gab, wo eine Beziehung irgendwie schon am Ende war und so um die letzten Scheidungssachen mehr oder weniger ging. Und die Marionetten dann auf dem Wohnzimmertisch quasi, das als kleine Bühne hatten und da so ein bisschen die Beziehungsgeschichte dargestellt haben. Das hat super gut funktioniert. Aber das hat nicht interagiert. Die haben manchmal so am Übergang interagiert, wenn dann so diese Rückblende quasi auserzählt war, hat dann sich die eine Marionette an den erwachsenen Menschen gewandt und gesagt so, warum ist denn das vorbeigegangen oder, was hast du draus gemacht? Warum hast du ihm das so übel genommen? Oder warum hast du sie dann allein gelassen? Damit wird es dann doch eher imaginär, als es dann tatsächlich eine übergreifende Handlung ist. Also das ist ja bei Monty Spinnerratz ist es ja tatsächlich, das ist ja eine Handlung, dass eben die Ratten in der Kanalisation arbeiten und der Mensch will eben diesen Lebensraum gefährden. Und da gibt es eben den bösen Firmenboss und den und das und dies und das. Und das ist so dieses... Genau. Ja, nee, also das ist tatsächlich, das hat bei dem Theaterstück anders funktioniert. Es war wirklich so dieses Rückblende Marionetten, Gegenwart, reale Personen, die dann schon am Rande, wie gesagt, in diesen Übergängen immer mal wieder miteinander interagiert haben. Aber es war jetzt nicht so, dass die parallel existiert haben in dem Sinne, sondern die Marionetten waren die früheren Versionen. Das ist... der Menschen. Ja, das ist das, was ich meine. Also, dass eben, man hat heutzutage, das ist fast normal, dass man einen Film hat, man hat einen CGI-Charakter da mit drin. Mhm. Das ist ein Roboter wie bei Star Wars. Oder es gibt auch diesen Film mit Simon Pegg, mit Paul, wo die mit dem Alien unterwegs sind in Amerika. Ja. Das ist CGI oder Zeichentrick-Charaktere. Ne? Geht zurück bis nach Roger Rabbit oder noch früher bis in die 30er Jahre, also wo man Real und Zeichentrick gemischt hat. Das funktioniert. Aber wie gesagt, so dieses, es ist eigentlich traurig, aber vielleicht ist es so in der Sekunde, wo man eben die Fäden sieht, da kann man die ausblenden, wenn alle Figuren diese Fäden haben und man weiß, das vergisst man nicht, dass diese Fäden da sind. Das ist Suspension of Disbelief. Ja. Man blendet das aus. Das fällt, glaube ich, in der Sekunde flach, wo du da jemanden daneben stehen hast, der oder die das eben, der die Figur im Grunde genommen auch selber sein könnte. Keine Ahnung, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube sowieso, dass der beste Film, wo es um Puppenspiel geht, Being John Malkovich ist, aber Was ich halt spannend finde, tatsächlich mal in so einer Mischversion zu sehen, tatsächlich mit modernen Techniken, sollte das eigentlich machbar sein, finde ich, wäre Pinocchio. Das ist ja von der Geschichte schon so angelegt. Reale Menschen interagieren mit Marionette. Ja, wobei ich glaube, das Thema Pinocchio ist durch, spätestens seit den Animationsfilmen. Ja. Also, nee, spätestens seit diesem Bernini Desaster. Ja, das war wirklich ein Desaster. Huhu, ich bin Roberto Benigni, ich bin ein Puppenkind und ich habe einen Bartschatten. Das war oh Gott, war das schlimm. Ja, das war hab das nicht zu Ende gucken können, das war ganz schlimm. Aber das einfach wirklich gut gemacht mit einer Marionette nochmal, solange Pinocchio eben eine Marionette ist, das könnte ich mir schon wieder ganz gut vorstellen. Das Problem ist, dann fragst du dich, wer spielt die Puppe? Nein? Dann kommst du wieder in so dieses CGI-Ding. Es gibt ja die, auch die Puppen-CGI-Filme, da gibt es auch zwei inzwischen von, also zusätzlich zu diesem Benigni-Debakel. So, wo ich denke, müsste man. Ja, aber dann eher auf einem kleinen französischen, also das stelle ich mir so einen kleinen französischen Arthouse-Film vor, der das so macht, wo dann der Puppenspieler daneben steht. Ja. Dann wirklich sichtbar im Bild steht und die Figur spielt und da einfach ignoriert wird von dann. Das könnte ich mir auf dem Level vorstellen. Ja. Aber nicht auf so einem Kinderlevel, Kinderfilm, Erwachsenen, so ein All-Ages-Film, da eher nicht. Nee, also das aber so als Arthouse-Film, so stelle ich mir das auch vor, ja. So ein bisschen, das könnte ich mir einfach wirklich das so Das wäre wirklich witzig, wenn der Puppenspieler die ganze Zeit, genau. Der Marionettenspieler die ganze Zeit Spielerin dann eben im Bild wäre und dann die Figuren drumherum das aber ignorieren. Das wäre ganz witzig. Ja. Ja. Mach das mal. Mach das mal. Ist doch bestimmt ein Filmemacher unter euch. Na eben, so. Oder eine Filmemacherin. Filmemachende. So. Genau. Hast du noch was zu sagen zum Thema Augsburger Puppenkiste? Weil ich glaube, ich lagere diesen Teil. Gucken auf. Wir noch mehr? Wir gucken noch mehr, wenn wir die Zeit finden. Ich hab das Sams noch da. Schatz, wir sind für den Rest unseres Lebens zusammen. Wir werden viel Zeit finden. Vergesst das immer wieder. Blende das aus. nein, Quatsch. Also Sams würde ich gerne noch gucken und Urmel auch nochmal. Urmel werden wir gucken, sobald es in der Bücherei auch verfügbar ist, dann bringe ich es mit. Oder wir gucken es bei mir, wenn du da bist. Genau. Das wird auf jeden Fall nochmal auch hier in diesem Kanon stattfinden. Aber ich glaube, für dieses Mal war es das dann auch zum Thema Augsburger Puppenkiste. Ja. Gut. Ich fand das Gespräch jetzt auch mal interessant, um auch mal so deinen Blick da drauf zu bekommen. Also auf diese sehr speziellen Fälle, also die beiden meine Liebsten mit Einschränkungen, liebsten Verfilmungen der Puppenkiste eben auch zu bekommen. Und du bist aber jetzt nicht irgendwie abgeschreckt worden dadurch oder im Gegenteil? Auf gar keinen Fall. Also ich fand Puppentheater immer toll, egal ob Handpuppen, Marionetten, Stabpuppen, wie auch immer. Ich finde das auch nach wie vor schön. Ich gehöre zu den Leuten, die immer schon der Meinung sind, Sachen, die für Kinder gemacht sind, sind genauso für Erwachsene geeignet, wenn sie gut gemacht sind. Sollten für Erwachsene sollten auch für sein. Also ja. Man ist nicht zu alt für sowas. Ich sage immer, man ist nicht zu alt. Manchmal sind die Sachen zu schlecht, dass man sie als Erwachsener noch gut findet. Manchmal glaube ich, dass das Produzenten von solchen Dingen das eigene Publikum unterschätzen und dann kommt so was Banales wie die Teletubbies dabei raus. Das fällt unter Kostümdingens, das mag ich nicht. Das zählt nicht als Puppentheater. Nee, anderes Thema. Nee, also wie gesagt, ich bin auf jeden Fall nicht abgeschreckt von Augsburger Puppenkiste oder Marionettentheater oder irgendwas. Im Gegenteil, ich finde es sehr, sehr schön. Ich bin gespannt, was es da noch zu entdecken gibt. Mir ist übrigens eingefallen, eins kenne ich, glaube ich. Ich weiß bloß nicht mehr, wie es heißt. Auf alle Fälle geht es um eine böse Königin aus dem Land Kakophonien, die die Musik kaputt macht. Ich hab's noch gelesen. Ich hab's gerade noch gelesen. Das ist Prinzessin Lilalu. Im Schottland. Ja, irgendwie sowas. Du hast es mir vorgelesen. Nie Lilifee. Nicht Lilifee. Auf gar keinen Fall Lilifee. Wir wollen keine Prinzessin Lilalu. Im Schepperland. Im Schepperland. Genau. Und das war auch eine Ausnahme. Denn also normalerweise hatten eben die Serien immer nur so 4 oder 6 Folgen. Und Prinzessin Lilalu war gleich 13. Also sie haben sich richtig Zeit gelassen. Dann. Ja, das war richtig lange, die Serie. Ausführlich. Ich glaube, ich habe die komplett gesehen. Ich auch. Und die Königin hieß Kakophonia und Schepperland war das Land, in dem sie regiert hat. Und was ich halt besonders schön fand, war eben, dass ich glaube, da war eine Krähe, die wohnte mit in dem in dem Ort und die war gesprochen von Marianne Sägebrecht. Ja. Ganz toll. Das war großartig. Das war sehr schön. Gut, das soll es aber gewesen sein für heute. Vielleicht holen wir das auch nochmal nach, wenn wir auf Zeit haben, 13 Folgen Lilalu zu gucken. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Jawohl. Danke, Kathi. Danke, Steffen. Und auf Wieder, Nerd. Tschüss. 1, 2, 3. Gras, Gras, wir gehen ins Gras. Ins Gras. Ins Gras. Ins Gras. Gras, Gras, ja, Gras macht Spaß. Macht Spaß. Macht Spaß. Macht Spaß. Gras ist witzig. Gras ist wichtig. Gras ist spitzig. Gras ist richtig. Manchmal grün, manchmal braun, immer gut anzuschauen. Gras, Gras.